Hallo, herzlich willkommen zum Andcast Episode 573 Androiden essen Himbeeren. Verrückter Titel, gell? Aber das hat was auf sich damit. Übrigens, ganz kurz, ich habe gesehen in der letzten Folge, habe ich sogar im Text einen Rechtschreibfehler gemacht. Das ist so ein Fehler, der ist einem so peinlich, weil da meinen wirklich die Menschen, man könnte es nicht schreiben. Ne? Und in der Tat die Menschen, ja. Also, das war wirklich kein Rechtschreibfehler im Eigentlichen, sondern Flüchtigkeitsfehler. So wie es mir oft passiert. Ich werde den jetzt gleich noch korrigieren. Habe ich eben erst gesehen. Ja, Katastrophe. Ja, aber Flüchtigkeitsfehler ist momentan gerade ein ganz großes Problem hier offenbar bei mir. Der Zeitdruck ist natürlich enorm, ja, momentan, und deswegen, ja, kann sowas passieren, sorry, deswegen. Androiden und Himbeeren, was haben die gemeinsam? Natürlich, klar, ich spreche vom Raspberry Pi, aber was haben Androiden mit dem Raspberry Pi zu tun, ja, beziehungsweise Android, ja? Ein Fakt, dass der sehr wenig bekannt ist, ist, dass man auf dem Raspberry Pi Android installieren kann, ja, weil er ja auch vollständig auf ARM-Technologie basiert, ja, und damit natürlich eine gewisse Kompatibilität gleich von Haus aus hat. Und natürlich kann man da nicht einfach jedes Android drauf machen. Es gibt ja sehr viele verschiedene Versionen, aber Lineage OS passt da zum Beispiel relativ gut drauf, lässt sich direkt installieren sozusagen. Das Image von Lineage OS, ich stolper immer bei diesem Namen, Lineage OS 15.1, das kann man dann auf einer SD-Karte mit einem Flash-Programm installieren, und damit kann man dann eben schon gleich den Raspberry Pi direkt booten, wenn man die SD-Karte dort einsteckt, und dann kann man eben den Installationsprozess starten, und dann läuft das Android drauf, LineageOS, eigentlich eine sehr einfache Geschichte. Apps natürlich, das ist klar, der Google Store ist nicht vorhanden, ja. Ganz klar, hier kann man eben auf den beliebten F-Droid Store beispielsweise zurückgreifen oder eben auch auf die Seite fostroid.com, ja. Da kann man sich dann die APKs direkt runterladen. Bei dem F-Droid hat man noch ein paar kleine Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel Updates und so weiter, automatische, die man einstellen kann. Also insgesamt sehr, sehr cool. Dass das so einfach funktioniert, ist schon sehr fantastisch. Damit, mit diesen beiden Quellen, hat man auch etliche Apps zur Verfügung. Und es zeigt, dass der Raspberry Pi eben universell einsetzbar ist. Nur was soll man denn dann machen? Ich meine, bringt das was? Also ich selbst würde jetzt hier nicht in Versuchung kommen, also es reizt mich nicht, ein Android-System auf dem Raspberry Pi zu installieren, weil es gibt so viele schöne Linux-Betriebssysteme, die eben eine Unzahl von Apps nutzen, die eben speziell für Maustastatur-Anwendungen auch geeignet sind und gedacht sind. Und von daher sehe ich einfach keinen Grund dafür, das zu tun. Da ist zum Beispiel zu empfehlen, neben dem offiziellen Raspberry Pi OS, also Raspbian, ja, das ist schon mal gut, ja, aber es gibt zum Beispiel auch von Manjaro eine ARM-Version, speziell von Raspberry Pi, ja, und dort kann man dann eben noch wesentlich mehr damit anfangen. Das ist performanter, also schneller als das in Anführungszeichen Original Raspberry Pi OS. Es ist auch eine 64-Bit-Version. Das Original Raspberry Pi OS ist nur in der Beta momentan 64-Bit verfügbar. Und somit hat man eine große Anzahl von Apps auch über Manjaro zur Verfügung, die man dort installieren kann. Und das macht richtig gehend Spaß und es läuft auch alles wunderbar drauf, kein Problem. Und wie gesagt, deutlich nochmal schneller als das Raspbian bzw. Raspberry Pi OS Original. Ja, ist eine Sache, klar, wenn man das an einem Monitor benutzt, gibt es für mich eigentlich keinen Grund, dort ein Android-System zu installieren. Allerdings, jetzt kommen wir zu einem Punkt, allerdings gibt es ja auch für den Raspberry Pi Touchscreen Anwendungen. Also es gibt ja sogar kleine Cases, die, also so Gehäuse, die kann man kaufen. Da ist schon ein Touchscreen mit drin und dann kann man den kompletten Raspberry Pi bedienen über das Touchscreen-System. Und auch wenn so grundlegend Touchscreen-Funktionen im Raspbian bzw. Raspberry Pi OS drin sind, da ist es dann natürlich wieder andersrum. Da glänzt natürlich das Android, ja, deutlich gegenüber dem normalen Linux-System, denn da ist eben alles dafür ausgelegt, nur auf dem Touchscreen zu funktionieren. Und deswegen, wenn es ein kapazitives Touchscreen ist, hat man hier wirklich keine Probleme mit dem Android-System, da was Vernünftiges zu machen. Eben auch zum Beispiel Infodisplays würden darauf gut laufen, weil es auch dafür für Android eigentlich ganz interessante Anwendungen gibt. Und auch andere Sachen, Dateneingabe, die eben direkt auf dem Bildschirm erfolgen kann und so weiter, ist da dann natürlich sehr, sehr gut. Ja. Also da, wenn so ein Raspberry Pi quasi standalone, ja, mit einem Touchscreen betrieben werden soll, dann kann man das natürlich sehr gut machen, da man hier keine Maus und Tastatur benötigt zum Benutzen des Systems. Und das macht dann natürlich deutlich mehr Spaß. Also, wer sowas plant, kann sich überlegen, statt eben herkömmlichen Linux-System dann doch vielleicht ein Android-System, das Lineage OS, zu installieren auf dem Raspberry Pi und damit eben dort dann das System so unabhängig zu benutzen. Übrigens ganz interessant, ich habe es auch ausprobiert, funktioniert wunderbar. Man kann diesen Raspberry Pi auch mit einer Powerbank ganz normal betreiben. Ja, das ist sehr, sehr schön. Wenn dann eben ein kleines LCD-Display gleich mit dranhängt, das auch dann mit Strom von dort versorgt wird, ist es natürlich eine wunderbare Sache. Einfach eine Powerbank anschließen, dann hat man den Raspberry Pi quasi mobil unterwegs. Faszinierend. WLAN ist übrigens auch da, also ne, ein WLAN-Hotspot und unterwegs mit dem Raspberry Pi ins Internet. Ist keine Illusion, geht tatsächlich, ja. Aber das ist wieder so eine Spielerei, ne? So Proof of Concept oder sowas, würde man sagen, ne? Ja. Gut. Das wollte ich mal erwähnt haben. Also Himbeeren sind auch für Android manchmal gar nicht so schlecht oder umgekehrt, ja, je nachdem. Tja, APK, das ist seit der letzten Ankündigung ein Punkt, der mir Sorgen bereitet. Ja. Ich habe im Developer Blog, im offiziellen von Google hier gelesen, dass es ein neues Bundling-System gibt für Apps. Die APK ist sozusagen abgelöst im Play Store. Ja, ich habe es richtig gehört. Ab August 2021 ist es erforderlich, dass alle neuen Apps nicht mehr als APK zur Verfügung stehen, sondern als AAB-Dateien. Ja, Android App Bundle. So. Das treibt mir natürlich die Sorgenfalten ins Gesicht. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, denn man hört es schon lange, es wird immer schwieriger, Sideloading zu machen. Betrifft das dieses System? Also nach allem, was ich bisher recherchieren konnte, gibt es zumindest ein klein wenig Grund, momentan aufzuatmen. Denn offenbar, ich habe es zwar nirgends so deutlich gelesen, ja, aber nach allen Informationen, die ich auftreiben konnte, gehe ich davon aus, dass auch unter dem Android 12, was jetzt eben hier erscheint, ganz normal die APKs funktionieren werden, sofern nicht weitere Einschränkungen für Sideloading aktiviert werden unter Android 12. Ja, die Tendenz ist ja da, ja, offenbar. Was ich übrigens auch sehr bedenklich finde, bin ich nicht gewohnt von Google, aber ja, die Zeiten ändern sich eben auch. Aber jedenfalls wird es dadurch, durch diese Maßnahme jetzt hier erstmal nicht berührt. Und zwar aus zwei Gründen. Die alten Apps, die es momentan im Play Store gibt und auf APK-Basis sind, bleiben auch weiterhin APKs. Damit ist schon mal grundsätzlich das System APK kompatibel auf den Smartphones aktuell. Ja? So, wie sich das natürlich entwickelt, das kann man schlecht vorhersehen, da muss man natürlich aufpassen, aber also ob es eben dann zum Beispiel in 4 Jahren noch Android-Geräte gibt, die überhaupt APKs als Datei akzeptieren, das ist wieder was anderes. Ja. Also das zum einen ist es aber jetzt eben gar nicht möglich, dass das Smartphone die APK-Unterstützung einfach so einstellt, denn alle alten Apps im Play Store sind auch mit Updates auf APK fixiert. Ja, so. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass dieses Android App Bundle .aab keineswegs gesagt ist, dass das nur auf dem Play Store funktioniert. Allerdings gibt es ein Play App Signing, ja, und das ist eben absolut notwendig für App-Bundles. Ja. Das heißt zwar, man kann dieses AAB auch auf anderen Plattformen, anderen Stores anbieten. Also F-Droid könnte zum Beispiel jetzt AAB-Dateien durchaus anbieten, statt APKs. Ja. Aber, Achtung, jetzt kommt wieder die Sache. Diese müssen signiert werden von Google. Das heißt, unabhängige Apps, die nicht mehr den Segen von Google geben, wird es im AAB-Format nicht geben. Ganz einfach. Wird es nicht geben. Das ist der Kontrollzwang, den es da gibt. Und zwar übergreifend, egal auf welchem Play Store. Solange eben die APKs akzeptiert und verarbeitet werden von den Android-Geräten und vom Android OS, ist das Teil unstrittig. Dann können einfach die alternativen Stores weiterhin APKs anbieten. Eine Kompilierung von APKs und AABs ist sogar parallel möglich. Ja, das heißt, der Entwickler braucht nur ein paar Flex zu setzen und schon kriegt er neben dem AAB auch ein APK. Ja, und das kann er dann entsprechend in den Stores hochladen. Kein Problem. Solange eben das so ist, dass APKs auch installiert werden. Da seht ihr, da ist jetzt eben genau der Punkt, wo ich mir Sorgen mache. Ja, momentan sieht alles super gut aus, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es gibt nur noch einen einzigen Punkt. Einen einzigen Punkt. Einen sogenannten Schalter. Den kann Google jederzeit umlegen und dann ist es vorbei mit unabhängigen Apps. Sofort. Ja, das ist genau das, was ich als Bedrohung empfinde. Nicht, dass ich behaupte, Google hat es vor. Zumal auch die Diskussion ja wegen, man sieht es ja mit Apple App Store und verschiedenen anderen Firmen, wie das dort gerade in die Diskussion rückt. Also es wurde sogar Sideloading genannt, ja, jetzt von, wer war das? Weiß nicht genau, bevor ich was Falsches sage, also jemand, der sich damit auch tatsächlich auseinandersetzt in der EU und auch für die Vorgänge von zum Beispiel Antitrust mitverantwortlich ist, gegenüber Apple. Der hat Apple vorgeworfen und als Beispiel eben Sideloading genannt, dass das eben nicht die Sicherheit einschränke, wenn Apps per Sideloading installiert werden können. Ja, und von daher wurde das jetzt auch schon mal genannt. Wenn jetzt Google in dieser Situation sagen würden, okay, wir sperren das Sideloading, ich glaube, dann hätten sie schneller ein Antitrust-Verfahren in Europa am Hals, als sie A sagen können. Ja, ganz einfach. Und von daher ist es unwahrscheinlich. Aber die Gefahr, alleine schon diese Möglichkeit, mit einem Switch das zu machen, ist schon ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Und stellt das ganze System von App-Verteilung in Zukunft in Frage. Ja, also die Stores sind nicht umsonst etwas beunruhigt, die alternativen App-Stores. Ja. Dennoch, ja, also auch wenn momentan keine Gefahr gesehen wird, ich finde es bedenklich und man muss das Ganze ziemlich stark im Auge behalten. Es pfeifen die Spatzen ja schon geraume Zeit von den Dächern, dass Google offenbar beim Sideloading hier Einschränkungen machen will, haben auch immer weiter Einschränkungen gemacht. Es wird immer komplizierter für Nutzer, Apps außerhalb vom Play Store zu installieren. Das geht teilweise so weit, dass Firmen offenbar schon aufgegeben haben, auch wenn sie sehr prominent sind, das zu tun. Ja. Beispielsweise Epic ist ja so ein Kandidat, der Apple gerade verklagt hat. Ja. Die haben gesehen, dass das Sideloading eben auch nicht die Lösung ist für Android-Apps, ja, weil offenbar dann doch viele Leute davor zurückschrecken oder einfach gar nicht wissen, was das ist, wie funktioniert das. Und dann kriegen die hier irgendwelche Anweisungen auf dem Bildschirm, haben überhaupt keine Ahnung, was sie jetzt tun müssen. Und dann lassen sie es lieber. Ne? Ja, also das ist definitiv eine Schwelle, die man überbrücken muss. Ja? Und das sind eben nicht alle Leute dazu bereit. Ne? Also das ist ein schwieriger Punkt und ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das wird sicherlich nicht ohne große Diskussion abgehen. Früher oder später muss man dann auch tatsächlich fragen, inwiefern ein Betriebssystem halt auch offen ist. Ja? Und diese Anwandlung, habe ich schon des Öfteren gesagt, ich kann zwar verstehen, dass hinsichtlich Sicherheit, da natürlich immer wieder was getan werden muss. Ja. Man kann nicht alles so laufen lassen, wie es ist. Aber ich denke, dass hier die falschen Ansatzpunkte gemacht werden oder durchgesetzt werden. Die Rechtebeschränkung auf dem Smartphone ist meiner Meinung nach keine Lösung. Ja. Lieber die Kontrollen im Play Store verschärfen. Ja, aber eben nicht die Sicherheitseinschränkungen bei den Geräten immer weiter vorantreiben, denn das schränkt Nutzer ein, die eben wissen, was sie tun. So, in Phoenix, ja, die wenigsten werden was jetzt mit dem anfangen können, mit dieser Marke. In Phoenix ist tatsächlich schon ein Smartphone-Hersteller, den wir hier kaum kennen, ja. Und warum erwähne ich den? Tja, also die haben so ein Konzept-Phone rausgebracht. Oh ja, genau, ein Konzept-Telefon. Das ist genau das, was besonders wichtig ist. aber in der Tat, es zeigt nämlich einen Wahnsinn auf, was momentan da abgeht. Ja. Ein 160 Watt Charger wird mitgeliefert. 160 Watt. Das heißt, 100% aufgeladen, ja, in 10 Minuten. Ja. Und dieser Wahnsinn geht scheinbar ungebremst weiter. Ja. Das ist, wie konnte das eigentlich passieren, dass das zu einem überhaupt erwähnenswerten Feature wird. Ja, also ich meine, ja, Geschwindigkeit, Power, ja, okay, ne, das kann ich verstehen. Aber wie schnell das Handy geladen wird? Wirklich? Also so ganz blicke ich da noch nicht hinter. Ja, es soll auch nicht unbedingt jetzt sehr langsam sein, aber man braucht doch keine Geschwindigkeitsrekorde beim Laden, zumal das die Akkus ja auch weiter belastet. Ja? Auch wenn man da natürlich drauf dran hinarbeitet, ja, dass die Belastung relativ gering ist für die Akkus und die werden das sicherlich auch eine ganze Zeit lang überleben mit den 160 Watt Aufladen oder mit 100 Watt, was eben so üblich ist. Ja? Aber dieses Rennen um immer mehr Wattzahlen, das ist doch sinnlos irgendwann. Ja? Also wenn man dann in 10 Minuten ist das Gerät 100% voll. Schön. Wie viele Leute schließen das Handy erst an, wenn der Akku leer ist? Also das heißt, dass sie sagen, oh, 10 Minuten, boah, das ist ganz schön lange. Ne? Das kommt mir so vor wie bei der Diskussion mit den E-Autos. Ne? Die Leute, wo sich dann beschweren, sagen, ja, aber da kann ich ja, stell dir mal vor, ich kann da gar nicht mehr 8 Stunden durchfahren, ja, weil da muss ich ja voll lang warten, bis der Akku leer ist, ja. Da muss ich ja eine Dreiviertelstunde warten, bis der Akku geladen ist. Aber wie soll ich da noch den ganzen Tag durchfahren? Da würde ich am liebsten gleich die Ordnungshüter auf den Plan rufen und würde sagen, okay, kontrolliert den mal. Der hat vor, 12 Stunden oder 24 Stunden am Tag durchzufahren. Das geht nicht, das ist verboten, Leute. Ja? Kann er nicht machen. Aber aus gutem Grund. Ja, weil er dann eine Reaktionszeit hat wie eine Schlaftablette. Das sind lauter solche Diskussionen. Und hier, die sind nichts fair. Und genauso hier ist mit dem Smartphone, also ab einem gewissen Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ihr keine Stunde Zeit hat, für euer Phone zu laden, ja, wobei das Gerät sowieso meistens irgendwann eine Stunde rumliegt, ja, einfach ein Ladegerät anschließen. Ja. So, nächster Punkt ist, also ihr habt besser dieses Ladegerät immer dabei mit 160 Watt. Es gibt nämlich sonst keins, das 160 Watt laden kann. Ja? Also ne? auch diese 100 Watt Ladegeräte, die sind rar wie eine Perle in einer Auster. Ja? Wenn ihr irgendwo seid und dort liegt im Büro, ne, ist gerade ein Anschluss da, ne, frei, dann okay, zack, dann steckt ihr das da ein und dann könnt ihr froh sein, wenn das Ding mal 20 oder 30 Watt lädt, ja. So sieht das aus. Und das heißt, ihr müsstet das Ladegerät dann auch immer mitnehmen, wenn ihr das voll ausnutzen wollt. Auch das ist natürlich ein sinnloses Unterfangen, ja. Also ich weiß nicht, diese Versteifung auf immer schnellere Ladezeiten halte ich für total sinnlos. Ja, und ich muss das mal erwähnen, weil das hier mit diesen 160 Watt ja schon grotesk ist. Ja, grotesk. Warum man sowas macht, weiß ich nicht. Irgendwann fliegt einem der Akku dann halt mal um die Ohren, ja, weil einfach hier am Limit geladen wird. Und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ne? Okay. Tja. Nämlich die anderen Leistungsdaten, ehrlich gesagt, von dem Telefon sind überhaupt nicht so toll. Ja. Also MediaTek Helio G95, also das ist Mid-Range-Prozessor, wirklich ein Mid-Range-Prozessor. Ja. 8 GB dran, 128 GB Storage, haut mich jetzt auch nicht aus den Socken. 4000 mAh Akku, ja, dann sag ich mal, kein Wunder, dass er in 10 Minuten voll ist. Ja. 160 Watt Wire-Charging und 50 Watt Wireless-Charging. Von daher, bei dem Telefon ist eigentlich der einzige große Punkt jetzt eben dieses 160 Watt Wire-Charging. Ehrlich gesagt, das ist einfach sinnlos. Gut, Samsungs neue One UI Watch, ja, die passt sich jetzt an die neuen Galaxy Devices, Geräte, ja. Das heißt, das Design ist jetzt ziemlich ähnlich wie eben auch bei den Smartphones. Und es wird bestätigt, dass dieses neue System auf der neuen Wear Software, es wird immer noch fälschlicherweise Wear OS genannt. Wear OS gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Wear. Ich kann es verstehen, weil Wear ist ja ein OS, also ne, technisch gesehen könnte man weiterhin Wear OS sagen, aber ja, das seht ihr jetzt, wo die Probleme liegen. Ja? Wear OS ist das alte und Wear ist das neue. Wenn ich aber jetzt das neue Wear OS sage, ja, was sage ich denn jetzt? Ja, Mist, dumme Namensgebung von Google wieder mal, ne? Aber ja, das ist mal schon gewohnt. Egal, wie auch immer. Diese neue Wear-Software, das neue Wear-Betriebssystem, das ist die Basis für dieses neue One UI für Smartwatches. Und damit wird es auch ein bisschen einheitlicher von der Bedienung her. Übrigens, was ich sehr interessant finde, ist hier bei diesem Link auf Android sieht man unten so eine Edit-Software, wo man hier so neue Watchfaces machen kann, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt tatsächlich dem Benutzer zur Verfügung steht irgendwie oder ob das jetzt wirklich nur für Entwickler eine solche Smartwatchface eben ist. Wäre ja nicht schlecht, wenn man so grundlegende Sachen eben, also grundlegend sich selbst ein Watchface zusammenzimmern könnte. Das fand ich eigentlich immer ganz gut bei jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie die heißt, bei der Pebble Watch, genau, fand ich das gut, da konnte man das nämlich machen, recht einfach, und das habe ich auch gut genutzt, ja, weil also so schön die meisten Watchfaces hier auf meiner Smartwatch zum Beispiel aussehen, ich habe an jedem Watchface was auszusetzen, ja, und das würde ich dann gerne ändern. Also Samsungs One UI Watch wird jetzt sich anpassen an das Betriebssystem vom Smartphone und kommt auch mit der neuen Wear von Google. Es gibt da so ein Outline, ja, von dieser Uhr. Also ein echtes Foto gibt es nicht, es gibt nur die Umrisse. Und die sieht übrigens so aus wie ein Bild, das mal geleakt wurde, als Pixel Watch. Also so genau so sieht das aus von den Umrissen her. Und ich glaube, die Kooperation mit Samsung in dem Bereich hat tatsächlich auch dazu geführt, dass quasi die, in Anführungszeichen, Pixel Watch in Wirklichkeit diese Samsung Watch ist. Ja. Doch, da bin ich gespannt, wie die dann letztendlich aussieht. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn noch? Oppo. Oppo geht einen interessanten Weg, um billig Smartphones noch mehr RAM zu geben. Die Intention ist natürlich sehr schön. Oppo will den Nutzern ermöglichen, mehr RAM zu bekommen, ohne dass sie ein neues Handy kaufen müssen. Wow. Großzügig, nicht? Aber das hat natürlich einen kleinen Nachteil. Ihr könnt euch schon vorstellen, ne? Also da kommt kein Upgrade-Set, wo ihr dann das Telefon aufmacht, ja, und ihr baut neue RAM-Chips ein und so. Das wäre sehr interessant, wie viele Geräte das dann überleben würden. Ne? Aber das geht anders. Und zwar, das ist so eine virtuelle RAM-Technologie. Also in Wirklichkeit wird vom Storage wird Speicher abgezwackt, den man dann als RAM deklariert, ja, und somit quasi mitgenutzt wird. Ja, also so nicht ganz so wie eine virtuelle Swap-Datei, ja, sondern das RAM wird schon direkt angesprochen, ja, und somit kann eben ein Stück vom Storage mit als ganz normaler RAM-Speicher benutzt werden. Dadurch soll es schneller sein als diese Swap-Technologie beispielsweise von Windows oder Linux. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, ganz klar, der Speicher, der Flash-Speicher, der Storage ist natürlich nicht so schnell wie das echte physische RAM. Und da liegt eben wieder das kleine Problem, klar. Man kann also auch ein Gerät, das also vorher zum Beispiel nur 1 GB RAM hat, kann man jetzt 8 GB RAM verschaffen, ja, bei Oppo. Aber das heißt aber auch, sobald eben dieses RAM genutzt wird im Storage, wird es etwas langsamer. Besser als vorher, wenn nämlich ständig hier diese Auslagerung stattfindet. Ja, das ist ja der eigentliche Swap, wie ich euch schon mal gesagt habe. Ja, also die Programme werden vom RAM ständig in den Storage kopiert und dort dann bei Bedarf wieder zurückkopiert in den RAM-Speicher. Und das braucht halt oftmals sehr viel Zeit. Ja. Und das führt auch dazu, dass sich viele Android-Geräte so schlaksig anfühlen, also weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Nicht flüssig, einfach nicht flüssig. Ja. Und je mehr RAM man hat, desto weniger tritt dieses Problem auf eben. Die Idee ist gut, nur befürchte ich, dass auch hier natürlich wieder deutlich was zu merken ist. Das ist ja, kann man ja nicht zaubern, ne, ganz klar. Und es ist schon, normales RAM ist natürlich deutlich schneller als der Storage, ja, ganz klar. Übrigens, diese Funktion wird freigeschaltet, oder ist bereits schon freigeschaltet in verschiedenen Ländern, und zwar im Mittleren Osten und in Südafrika. Ja. Und zwar für das Oppo Reno 5 oder die ganze Serie Oppo Reno 5 und Oppo A94 und Oppo A74. Ja. Andere Länder können durchaus noch folgen, denke ich. Die Intention ist meiner Meinung nach sehr gut. Muss ich zeigen, wie sich das dann in der Praxis bewährt bei den Nutzern. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus eine Verbesserung in der Bedienung gibt, aber ich würde mir eben jetzt da keine Wunder davon erwarten. Und für Geräte mit ausreichend Speicher ist dieses sowieso nicht notwendig. Ja, also lieber schauen, dass man eben, wenn es möglich ist, hier gleich mehr RAM holt. OnePlus erweitert sein Software-Support für die Smartphones. Das ist sehr erfreulich. Das heißt, es gibt länger Updates für die Flaggschiff-Geräte. Ja. und zwar wird hier gelistet zum Beispiel, dass es 3 OS-Updates gibt und 4 Jahre Security-Updates für das OnePlus 9 Pro, 9R, 9, 8T, 8 Pro und 8, das ist fantastisch, das ist sehr gut. Für die OnePlus 7er Reihe und OnePlus Nord wird es 2 OS-Updates geben und 3 Jahre Security-Updates. Und für das OnePlus, für die OnePlus N Reihe gibt es 1 OS-Update, was wirklich wenig ist, und 3 Jahre Sicherheitsupdates, immerhin. Ja. Also finde dieses Versprechen ganz gut. 3 OS-Updates und 4 Jahre Security-Updates. Hört sich gut an. Das heißt in aller Regel 3 Jahre OS-Updates und 4 Jahre Security-Updates. Das ist ja nicht so übel. Das kann man lassen. 2 OS-Updates und 3 Jahre, das ist das, was auch jetzt Google eigentlich bietet. Ja. Sagen ja immer 2 Jahre OS-Updates, also normalerweise eben 2 OS-Updates, einmal im Jahr kommt neues Android und 3 Jahre Security-Updates, das ist das eben, was so normal ist bei den Google-Geräten. Also bei den Google-Geräten, ja, genau. Aber das ist nicht schlecht, dieses Versprechen ist gut, hoffen wir, dass es OnePlus auch einhält dann und dann können wir zufrieden sein auch und hier uns länger den Geräten von OnePlus erfreuen. Aha, übrigens Breaking News von meinem Info-Terminal hier. Andy Jassy wird ab sofort neuer Amazon-Chef. Genau, Amazon. Jeff Bezos ist gerade zurückgetreten und jetzt ist der neue Boss Andy Jassy. Wow. Die Hölle ist eingefroren. Okay, weiter zurück zu den Android-Geschichten. Und zwar, es gibt jetzt ein erstes offizielles Hand-on-Video zu dem Ulefone Tab A7. Ich glaube, ich habe es auch schon mal angesprochen. Ulefone bringt tatsächlich ein Tablet raus. Die sind ja bekannt für ihre ausgezeichneten Outdoor-Smartphones, die sehr robust sind, ja, und entsprechend auch für den Outdoor-Einsatz gut geeignet sind. Und die haben jetzt ein Tablet auf den Markt gebracht. Ehrlich gesagt, mir fehlt so ein bisschen mehr technische Daten bei diesem Gerät, weil ich weiß nicht, was für einen Prozessor der hat. Und das ist natürlich klar ein riesiger Nachteil. Also 7680 mAh Akku, okay. 4 GB RAM, 40 GB Storage, 10,1 Zoll Display mit 4G LTE Netzwerk, 5G Dualband, ein 5G Dualband Wi-Fi, also ne, das machen das auch absichtlich, dass man durcheinander kommt, ne? Das heißt nicht 5G Mobilfunk, sondern die Frequenz 2,4 und Gigahertz und 5 Gigahertz Dualband Wi-Fi, also hat damit nichts zu tun. GPS Klonas Beidou, ja, das ist gut, leider kein Galileo, keine Ahnung warum, aber das eben als Tablet, und das macht es dann eben auch recht interessant, meiner Meinung nach. Das, was man so sieht, ist schon mal nicht schlecht, sieht auch, hat auch so ein, wieder so ein Rugged-Eindruck, oder zumindest mal ist das, das Case so. Ansonsten sieht es eher wie ein normales Tablet aus, wenn auch ein bisschen dicker, als man vielleicht das jetzt im ersten Moment gewohnt wäre. Die Videofunktionalität wird in den Vordergrund gestellt, aber das war es dann auch schon. Und von daher bleiben eigentlich fast alle Fragen offen, was jetzt hier das Besondere ist und was für ein Prozessor zum Beispiel drauf ist. Ich guck mal, vielleicht hat sich da auch schon was getan auf der offiziellen Seite. Das Yole Phone Tab A7. Okay, gut. Also hier steht ein Octa-Core-Prozessor, aber mehr auch nicht. Nochmal zu den Specs, weiter runter. Ah, hier, okay. Okay, alles klar, jetzt ist mir klar, warum das nicht erwähnt wurde. Ein Unisoc kenne ich nämlich nicht. Unisoc SC9863A. Das heißt, da haben wir einen Prozessor, wo man sagen kann, was, okay, keine Ahnung. Nicht einzuschätzen. Architektur ist ein Cortex A55, Octa-Core mit bis zu 1,6 GHz und die GPU ist mir auch vollkommen unbekannt, GE8322, und jetzt weiß ich auch, warum die das nicht erwähnt haben. Das sagt nämlich gar nichts. Hier steht aber noch drin, dass man eine SD-Karte bis zu 128 GB einlegen kann, was natürlich hier bei nur 64 GB Speicher schon eine gute Sache ist. Ja, so, also mehr interessante Sachen sehe ich da jetzt auch nicht. USB Type-C Port ist vorhanden, das ist vielleicht erwähnenswert. Ja, genau. Aber da muss ich auf Praxistests dann warten, was da an Benchmarks und so weiter rausgeholt werden kann. So, das Yulephone Armor 11T 5G. Das hat jetzt ein sogenanntes Teardown-Video bekommen. Also das Ding wird auseinandergenommen und zwar komplett. Und ich muss sagen, das ist nicht schlecht, was die Modularität betrifft. Also da bin ich wirklich sehr positiv überrascht. Man kann das Teil recht einfach komplett auseinandernehmen. Und da würde ich mir tatsächlich zutrauen, sogar das Teil aufzumachen und zum Beispiel das Kameramodul zu wechseln. Das ist super einfach. Oder auch den Akku zu tauschen. Ja, richtig gut. Also ich muss sagen, ich bin da begeistert, wie leicht man da im Vergleich zu vielen anderen Geräten hier noch den Akku und so weiter wechseln kann. Ja, finde ich richtig spannend auch. Das ist kein Hexenwerk, das, wie gesagt, das würde ich mir da ohne Probleme zutrauen, ja, das so zu machen. Nicht schlecht. Ja. Man kommt an alles ran und das sollte eine gute Bewertung bekommen eigentlich bei iFixit, sofern sie sich das auch anscheinend anschauen. Die tun ja nicht jedes Smartphone sich angucken, aber hier diese Kameramodule rauszunehmen, das ist der Wahnsinn. Das ist wie wenn man ein Lego-Klötzchen rausnimmt, so einfach ist das. Ja, fantastisch. Und von daher denke ich, kann das Gerät auch mal länger betrieben werden als eigentlich vorgesehen, wenn man einfach mal den Akku hier austauschen kann. Ja. Und das scheint auch richtig zu gehen. Ja, kein Problem. Cool. So, also das Ulefone Armor 11T 5G scheint wirklich ein recht interessantes Gerät für Bastler zu sein oder für Leute, die sagen, okay, ne, ich will also mein Gerät auch reparieren können. Aber ja, meistens überholt die technische Entwicklung dann die Geräte sowieso. Ja, das ist bei mir fast immer so. Ja. Wobei, ich muss sagen, beim Original Pixel würde ich jetzt gern den Akku austauschen mal. Ja, und geht natürlich nicht. Weil den hat es zerbröselt. Das ist nicht meine Schuld. Das kommt von, ne, Handy mal jemand geliehen. Der hat das leer werden lassen, komplett und nicht gleich wieder geladen. Und dann ist der Akku kaputt. Das ist das, was ich immer sage. Ihr könnt mit dem Lithium-Ionen-Akku ziemlich viel machen. Und ja, auch wenn ihr den immer 100% volllädt, glaubt mir, das ist nicht das große Problem. Das Riesenproblem kriegt ihr dann, wenn der Akku zu stark entladen wird, wenn er tiefenentladen wird, dann ist es sofort vorbei und der Akku hat nur noch minimal Kapazität. Also es war von heute auf morgen, der Akku hat noch mindestens einen halben Tag, meistens sogar einen Dreivierteltag durchgehalten und dann von heute auf morgen, ja, tiefenentladen, nächsten Tag hat er nur noch eine Stunde gehalten, dann war er leer. Ende. Akku kaputt, fertig. Ja, also, und auf der anderen Seite hier habe ich Akkus, die habe ich seit, also ungelogen, ja, seit 6, 7 Jahren, ja, immer 100%. Nämlich zum Beispiel der Lithium-Ionen-Akku im Laptop beispielsweise. Der Laptop ist nur ganz selten mal abgenommen worden vom Stromnetz. Der wurde immer geladen. Und wenn ich ihn dann mal abgenommen habe, konnte ich feststellen, der ist wie am ersten Tag. Super. Ja, weil die Ladeelektronik von den Geräten machen da schon ihren Dienst und schützen auch die Akkus. Ja, kein Problem. Und auch bei allen anderen Smartphones, die ich habe, war das nie ein Problem, dass ich die auf 100% geladen habe. Ja. Sondern immer nur das Problem, wenn sie aus Versehen entladen wurden. Typisch, ne, ich nutze das Gerät nicht mehr, lasse es dann liegen, vergesse den zwischendurch als mal aufzuladen. Nach 2 Jahren ist der leer, der Akku. So richtig leer. Schalten an, will ihn dann aufladen, dann sehe ich, okay, das war's dann, der hält nur noch ein paar Minuten, Ende, Akku kaputt. Das ist leider die harte Realität, aber die 100%, da habe ich noch nie mit Probleme gehabt. Gut, also, so viel zu dem Thema. Jetzt gucke ich mal, in der Community war, glaube ich, diese Woche nicht viel los. Außer, dass der Spike was geschickt hat, zu dem ich dann auch gleich noch komme. Moment mal, ich guck mal. Ja, ich habe mal wieder über die Worterkennung gejammert, was auch sonst. So, okay, naja, sonst war diese Woche nichts. Dann komme ich auch gleich mal zur App der Woche, relativ schnell. Wow, ist das aber diesmal eine kurze, einen kurzen Uncast gewesen hier, ne? Wow. Moment. Ich muss gerade mal hier mein Handy wieder richtig positionieren. Ich lade den gerade. Ich lade das Handy gerade. Ja. Und zwar mit Solarkraft. Ja, ich habe hier bei mir jetzt mehrere Powerbanks am Start. Ja, die werden hier mit dem Solarpanel aufgeladen. Ja, und damit dann das Smartphone. Manchmal schließe ich auch das Smartphone direkt an die Solarzelle an. Ja, und mein Smartphone wird jetzt ausschließlich mit Solarenergie betrieben. Ja, hört sich so trivial an, aber es ist gar nicht so, selbstverständlich, weil die Akkus, die Powerbanks, die haben auch zwischendrin, so Verluste natürlich, ja, das heißt, ich muss schon wesentlich länger eine Powerbank laden, um dann die Energie am Smartphone zu bekommen. Ja. Dennoch als Zwischenspeicher ist es natürlich ganz gut, ja, eigentlich optimal. Also es funktioniert, es was soll ich sagen, die Powerbanks werden jetzt hier abwechselnd geladen, ja, und dann kommen die ans Smartphone ran. Zeitlich gesehen, ja, also haut als gerade so hin, ja. Also, ich muss das Gerät hier einmal am Tag laden, das heißt, ich muss die Energie für eine Ladung natürlich von der Sonne abzwacken, ja, und in die Powerbanks reinmachen mit Verlust, ja, könnt ihr euch das vorstellen. Wie gesagt, manchmal lade ich es auch direkt. Da sieht man sehr schön, dass es da deutlich schneller geht, aber es ist halt nicht immer möglich, weil ich die Zwischenspeicher natürlich auch brauche, ganz klar, für dann, wenn eben die Sonne nicht scheint. Also cool, auf jeden Fall, mein Smartphone läuft jetzt mit Solarenergie und das sieht man mal auch, wie hoch der Energiebedarf bei so einem Smartphone mittlerweile ist. Ja. Am Anfang habe ich ja gesagt, mit diesen 130 Watt und so weiter, ja, oder waren es 160 Watt, weiß ich nicht, ich glaube 160 Watt sogar, ja, genau. Und das sind ja, wisst ihr, das ist ja jede Menge Energie, die da fließt. Das heißt, euer Smartphone verbraucht auch jede Menge Energie. Und so langsam kommen wir in einen Bereich rein, wo das auch relevant wird mit dem Stromverbrauch. Ja, also gut, 10 Minuten lang 160 Watt, sagen wir mal, da verbraucht es etwas höher, weil ja mit Wärmeverlust und so weiter, ich schätze mal 200 Watt, ja. 10 Minuten ist jetzt nicht unbedingt die Welt, das ist 20 Watt die Stunde, ist nicht ganz so viel, ja. Aber so langsam wird es immer wieder höher und höher und das hat nichts mehr mit der Geschwindigkeit an sich zu tun, sondern einfach mit dem Stromhunger der Geräte, ja. Vielleicht sollten die Hersteller da auch mal gucken, dass vielleicht dass auch hier die Geräte nicht ganz so stromhungrig werden, ja, damit man hier eben nicht so oft aufladen muss, ohne dass man hier mit 160 Watt reindonnert, ja, weil dann könnte man die Akkus kleiner machen, dann könnte man auch mit weniger Watt schneller laden und wunderbar, alles wäre toll. Gut, jetzt aber zur App der Woche und zwar der Spike hat mir hier einen Tipp geschrieben und den habe ich mir dann auch gleich angeguckt. Ein Mapping-Programm, beziehungsweise ein Navigationsprogramm, das kann man nämlich auch mitmachen, also nicht nur schön die Maps angucken, sondern eben auch navigieren. Organic Maps nennt sich das Ganze. Keine Ads, keine Tracker, keine Datensammlungen, keine Crapware und keine Pestizide, sagt der Anbieter. Sehr schön, freut mich und es ist simpel gehalten. Ja. Die Sache ist ja, ich mache mit OSM End viel rum und das Ding kann einfach alles. Also der Wahnsinn, das Ding kann alles. Und das gefällt mir auch. Ja. Nur es ist wirklich manchmal, wenn man einfach nur ganz schnell wohin navigieren möchte, ja, manchmal ein bisschen schwierig von der Benutzung her, eben weil es so viele Möglichkeiten gibt. Da muss man aufpassen, ist man im richtigen Modus. Ja, also da gibt es ja verschiedene Karten bei OSM End. Ja, ist man im richtigen Modus? Hat man das Ziel richtig ausgewählt? Der Parser ist nicht so optimal, ja, also das sind alles so Dinger, die eben da zum Tragen kommen, ja. Und Organic Maps ist wirklich simpel, super simpel, kann einiges, aber trotzdem nicht überladen, wie jetzt eben zum Beispiel das OSM End, ja, kann dafür halt auch nicht alles, ja, das OSM End beispielsweise kann, aber es kann zwei Sachen ganz gut. Es kann navigieren, sowohl eben mit dem Rad als auch mit dem Auto. Ich glaube, es ist auch vorgesehen, öffentliche Verkehrsmittel, da habe ich ja noch kein Glück gehabt. Und es kann auch navigieren beim Wandern. Und dieser Zusatz ist natürlich ziemlich cool. Das ist sowas, was mich bei Google Maps mittlerweile sehr, sehr stört. Früher war Google Maps ein zuverlässiger Companion, ja, für Geocacher. Ja. Wenn man da mal mitten im Wald gestanden hat, sofern man Empfang hatte, ja, Google Maps gestartet, später dann auch mit den Offline-Maps, Google gestartet Und, sehr schön, da sind wir, wunderbar. Mittlerweile wurden so viele Wege und Straßen, werden nicht mehr angezeigt oder erst bei einem ganz total verrückten Zoom-Level, wo man wirklich nichts mehr damit anfangen kann, weil offenbar die Leute zu verwirrt waren mit zu vielen Sachen, die angezeigt wurden, zu viele Wege, die angezeigt wurden. Ja. Also hat man so einfach weggelassen. Ja, einfach wird nicht mehr angezeigt in Google Maps. Ziemlich traurig, weil damit ist, schon seit Jahren ist das über uns ein Problem, ist es vollkommen unbrauchbar für Outdoor-Navigation. Vollkommen unbrauchbar. Sehr, sehr schade. Damals habe ich dann eben das Abo bei OSM End abgeschlossen und war wieder zufrieden. Organic Maps hat einen guten Zwischenpunkt gefunden. Ja. Beim Reinzoomen, also zuerst sieht es relativ simpel aus, beim Reinzoomen tauchen immer mehr Wege auf und zwar in einer genau richtigen Balance. Ja, so, dass man auch ein bisschen rauszoomen kann, damit man auch mal eine Orientierung hat, wo man gerade ist. Nützt ja nichts, wenn man nur 20 Meter auf dem Bildschirm sieht. Toll. Ja, bis man dann den Wanderweg sieht, dann sieht man die 20 Meter, da kann ich auch gucken. Ja, soweit. Also das ist sinnlos. Und von daher kann man dann noch etwas rauszoomen, so weit, wie es auch vernünftig ist. Ja. Und im Prinzip funktionieren auch so diese Outdoor-Navigationsgeräte von Garmin, diese speziellen Outdoor-Navigationen. Ich meine jetzt nicht die Autonavigation, sondern Outdoor-Navigationsgeräte. Das sind vollkommen andere Geräte. Aber auch bei denen wird ja natürlich nicht alle Strecken, nicht alle Wege sofort gezeigt. Das wäre ja ein Chaos, bis dann das Bild aufgebaut werden würde, sondern man zoomt da rein. Aber eben die Kunst ist, beim richtigen Zoom-Level die richtigen Größe der Wege einzublenden. Google Maps hat da absolut jegliche Relation verloren, während eben hier bei Organic Maps das noch genau stimmt. Richtig gut. Als Kartenmaterial wird übrigens die OpenStreetMap-Daten genutzt. Ja? Aber speziell von maps.me überarbeitet, so dass zum Beispiel auch eine Übersetzung ins Lateinische vorhanden ist, also Lateinisch in lateinische Buchstaben vorhanden ist. Ins Lateinische, das bringt wahrscheinlich nichts mehr. Ja, geil, ich möchte eine lateinische Navigation haben, ja. Das ist cool. Aber in Latin Chars, ne, wie es mal so schön heißt. Und das heißt zum Beispiel, ein Problem bei OpenStreetMap ist hier für mich immer, wenn ich hier zum Beispiel OpenStreetMaps aufrufe im Internet, ja, und ich gucke mir dann zum Beispiel irgendwo hier, was weiß ich, sagen wir mal, hier, indische Städte an, beziehungsweise, nee, ich bleib mal bei den chinesischen, ja, chinesischen Städte an, ja, und dann stehen hier, naja, sagen wir mal, Worte sind es nicht, ne, Zeichen, ja, Zeichen, chinesische Zeichen, und ich würde aber auch gerne wissen, wo zum Henker, ja, ist Beijing, ja, also ich meine, ich weiß, wo es ist, zufälligerweise auf der Karte, aber wenn ich jetzt nicht wüsste, könnte ich es auf der Karte nicht finden, weil dann nirgends Beijing steht, sondern irgendwelche Zeichen. Wunderbar, ne? Cool. Ich meine, hier Japan genauso. Ja, also Tokio findet man hier so nicht. Das, ich meine, da steht Tokio. Zufälligerweise kann ich zum Glück ein paar japanische Zeichen entziffern. Ja, Tokio ist hier da, ne? Tokio City, klar. Aber, dazu muss man eben Japanisch können, um Tokio zu finden. Das ist schlecht. Und das ist leider wieder ein Problem bei eben solche offenen Entwicklungen, Open-Source-Technologien und so weiter. Es wird nur bedingt gehört, weil es offenbar zu viel Aufwand ist. Und es wird öfters nachgefragt, ja, warum kann man das nicht in eine andere Sprache übersetzen beim Anzeigen? Und dann wird alles Mögliche entgegengeworfen, ja, das wäre nicht ohne großen Aufwand möglich, nee, das ist überhaupt nicht möglich, oder man kann ja selbst das machen, wenn man möchte, oder man kann die und die Datenbank nehmen zum machen oder übersetzen oder sonst irgendwas, und dann sage ich, ja klar, ne, also ich bin unterwegs, ich gucke meine Karte an und dann muss ich die Zeichen entziffern, ja super, toll, ne. Nee, also das geht halt nicht, und da springt eben auch zum Beispiel solche Sachen wie bei Maps.me wird da eingesprungen und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass da eben das dann stattfindet. Dann eben die Navigation, Turn by Turn für eben auch Auto. Ehrlich gesagt, ich kann jetzt nicht die Map dazu bringen, eine Sprachausgabe von sich zu geben. Ja. Kann allerdings auch nicht ins Auto jetzt mal größere Strecke fahren, sodass die das vielleicht irgendwann meldet mal. Ja. Keine Ahnung. Aber es wird wohl hier dieses TTS-System benutzt, was eben bei Android standardmäßig drauf ist. Von daher denke ich, müsste es okay sein. Die Stimme kenne ich und ja, kann man machen. Ja. So, Offline-Suche für Maps und auf den Maps und für Bookmarks, die festgelegt wurden. Genau, man kann Bookmarks festlegen. Es gibt auch einen Dark Mode, dann kann man auch automatisch einen ausschalten lassen, je nachdem, wenn es Nacht wird. Ja, FOMO, richtig. Aber wie gesagt, am beeindruckendsten ist eben diese Hiking Trails, also diese Wanderwege, die mit drin sind und auf denen man sich auch navigieren lassen kann, Turn by Turn, wenn man da drauf eben laufen will. Und damit wird natürlich so eine Software auch recht interessant für Geocacher unter Umständen, die sich schnell hin navigieren lassen wollen. Ich selbst schrecke da immer ein bisschen zurück. Ich will da selbst mein Abenteuer erleben auf den Waldwegen. Ich meine, ich habe ja schon eine Map, wo ich gucken kann, wo es hingeht, ja, elektronisch. Aber ich muss da nicht jeden Schritt vorgesagt bekommen, wo ich jetzt hier hingehen muss. Das möchte ich dann schon selbst entscheiden und manchmal eben auch ein kleiner Umweg nehmen. Da habe ich schon die besten Sachen entdeckt. Cool. Aber trotzdem, man kann es. Und wenn man es dann eilig hat, zum Beispiel der Rückweg ist immer so eine Sache, ne? Oh ja, es wird jetzt langsam dunkel. Jetzt müssen wir auch schnell zurück zum Auto. Ne? Wupp. Dann aber direkter Weg und dann am besten nicht verlaufen. Und dann wird das hier wirklich sehr, sehr gut funktionieren und dann eben sich hier zurück navigieren lässt. Okay. Vielleicht noch eins. Höhenlinien kann man einblenden, genauso wie Höhenprofile, also Steigungsprofile. Das ist auch wichtig für den Geocacher und Wanderer. Okay, also Organic Maps, App der Woche im Play Store und im F-Droid Store. Beide Links sind vorhanden. Wunderbar. Also für die Leute, die keinen Zugriff haben auf Google Play Services. Das ist eine offene, freie App, die eben hier auch im F-Droid Store erhältlich ist. Aber auch im Play Store. Finde ich gut. Sehr schön. Jo. Damit sind wir auch schon am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die wiederum findet ihr irgendwo hier in eurem Podcast-Player natürlich. Ja. Und dort findet ihr auch einige Links zu den behandelten Themen. Ja, natürlich, ganz klar. Wie immer. Ja, und damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen coolen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss.